Erster die Apostel und Brüder in Jude hörten, dass auch andere Leute Gottes Wort angenommen haben. Zweiter Petrus ging nach Jerusalem. Dort waren Leute, die beschnitten waren. Sie waren nicht zufrieden mit ihm. Dritter sie sagten, du warst bei Leuten, die nicht beschnitten sind, und hast mit ihnen gegessen. Vierter Petrus erklärte alles genau, was passiert war. Fünfter er sagte, ich war in Joppe und habe gebetet. Ich habe etwas Besonderes gesehen, etwas wie ein großes Tuch kam vom Himmel herunter. Es kam ganz nah zu mir. Sechster ich sah Tiere, Tiere, die auf vier Beinen laufen, wilde Tiere, kleine Tiere, die kriechen, und Vögel. Siebter ich hörte eine Stimme, die sagte, Petrus, steh auf. Schlachte ein Tier und iss es. Achter ich sagte, nein, Herr. Ich habe noch nie etwas gegessen, das nicht sauber ist. Neunter die Stimme sagte noch einmal, was Gott für sauber erklärt hat, sollst du nicht für nicht sauber halten. Zehnter das passierte dreimal. Dann wurde alles wieder in den Himmel gezogen. Elfter in diesem Moment kamen drei Männer zu dem Haus, wo ich war. Sie kamen aus Caesarea und suchten mich. Zwölfter der Heilige Geist sagte zu mir, geh mit ihnen, ohne Angst zu haben. Sechs Brüder gingen auch mit mir. Wir gingen zu dem Haus von dem Mann. Dreizehnter er erzählte uns, dass er einen Engel in seinem Haus gesehen hat. Der Engel sagte, schicke Leute nach Joppe und lass Simon Petrus holen. Vierzehnter er wird dir sagen, was du tun musst, damit du und deine Familie gerettet werden. Fünfzehnter ich fing an zu reden. Da kam der Heilige Geist auf sie, genau wie am Anfang auf uns. Sechzehnter ich erinnerte mich an die Worte von Jesus, Johannes hat euch mit Wasser getauft, aber ihr werdet mit dem Heiligen Geist getauft werden. Siebzehnter Gott hat ihnen das gleiche Geschenk gegeben wie uns, weil sie an Jesus Christus glauben. Ich konnte Gott nicht aufhalten. Achtzehnter als die Leute das hörten, waren sie ruhig. Sie lobten Gott und sagten, Gott hat auch anderen Leuten geholfen, ihr Leben zu ändern und zu leben. Neunzehnter einige Christen waren weggegangen, weil Stephanus Probleme hatte. Sie gingen nach Phönizien, Zypern und Antiochia. Sie erzählten nur Juden von Jesus. Zwanzigster aber einige Leute aus Zypern und Kyrene gingen nach Antiochia. Sie erzählten auch den Griechen von Jesus. 21. Gott half ihnen. Viele Leute glaubten und folgten Jesus. 22. Die Gemeinde in Jerusalem hörte davon. Sie schickten Barnabas nach Antiochia. 23. Barnabas kam und sah, wie gut Gott zu den Leuten war. Er freute sich und ermutigte alle, Jesus treu zu bleiben. 24. Barnabas war ein guter Mann. Er war voll mit dem Heiligen Geist und glaubte fest. Viele Leute wurden Christen. 25. Barnabas ging nach Tarsus, um Saulus zu suchen. Als er ihn fand, brachte er ihn nach Antiochia. 26. Sie waren ein ganzes Jahr mit der Gemeinde zusammen und lehrten viele Leute. In Antiochia nannte man die Christen zum ersten Mal so. 27. In dieser Zeit kamen Propheten von Jerusalem nach Antiochia. 28. Einer von ihnen hieß Agabus. Er sagte durch den Heiligen Geist, dass es bald eine große Hungersnot auf der ganzen Welt geben wird. Das passierte dann auch unter Kaiser Claudius. 29. Die Christen beschlossen, dass jeder helfen sollte, so gut er konnte. Sie wollten den Brüdern und Schwestern in Jude helfen. 30. Das taten sie auch. Sie gaben das Geld Barnabas und Saulus, und die brachten es zu den Ältesten.